Vor dem Palast der schönen Künste hielt eine dicke Frau das Taxi an. Sie schleppte einen vollen Korb und kletterte ins Taxi. Platt fiel sie über Felix' Beine. Ihr Kopf landete weich auf dem Schoß der Krankenschwester. Aus dem Korb quollen Dutzende von gelben Küken, hüpften Felix vor die Füße, sprangen ihm auf die Schultern und piepsten. Die Marktfrau hielt sich an Felix' Hals fest und sammelte unter großem Getue ihre Küken ein. Das Taxi hielt, um einen neuen Passagier aufzunehmen, einen Studenten mit einem Haufen Bücher unter dem Arm. Das geht jetzt aber wirklich nicht mehr. Ist doch kein Platz mehr. Da ist Platz. Hinten können vier sitzen. Voll auf. Oh Gott, steh uns bei. Die Küken hauen ab. Hat sie gesagt, Gott, steh uns bei. Wir werden vergewaltigt. Ich muss sehen, wie klar kommt. Und wem das nicht passt, der kann ja aussteigen. Sie in Einzeltaxi nehmen. Und 2,50 Löhnen, bevor es überhaupt einen Meter gefahren ist. Der Student hatte die Arme vor der Brust gekreuzt und pfiff leise. Das Mädchen mit dem Lockenkopf tauchte hinter der Skulptur betitelt Malgret Thu auf. Sie nahm die Hand des Studenten und beide stiegen hinten ein. Sie baten um Entschuldigung, zertraten aber mehrere Küken.